anscheinend. Steht das so bei mir? Träumen vor allem Männer davon, Schönheitschirurgen zu werden, dass Frauen noch schöner machen können. Anscheinend. Ja gut, man kann es ja von Anfang an wirklich eine super Frau sein. Diese Woche beleuchten wir Traumjobs. Unsere Kriege Brülisauer war bei so einem Doktor, der seinen Traumberuf glaub, ausübt, auf Besuch gewesen. Ich bin hier bei Swiss Aesthetics beim Clarence B. Davis, Schönheitschirurg. Grüezi wohl. Guten Morgen. Empfinden Sie Ihren Beruf als Traumjob? Ich finde absolut, dass das ein Traumjob ist. Ja. Also ich stand jeden Morgen extrem gerne auf, ich mache das extrem gerne. Ich könnte mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Also erstens mal finde ich es persönlich schön, mit Frauen zusammen zu arbeiten. Dann finde ich es schön, natürlich mit etwas zusammen zu arbeiten, was sich um Ästhetik dreht. Ich bin selber sehr ein grosser Ästhet und habe Freude an so Sachen. Und die Kombination ist natürlich das Nonplusultra. Sie machen jetzt zum Beispiel Brustaufbau mit Eigenfett. Es gibt vielleicht noch einige Männer, die das gerne würden machen. Also ich werde auf jeden Fall immer sehr beneidet von meinen Kollegen. Aber im medizinischen Alltag ist das alles noch halb so sexy, wie man sich das jetzt gerade vorstellt. Wir reden ja immer noch von Fett und Fett ist Fett. Aber wie ist jetzt das, wenn eine sehr schlanke Frau jetzt das zum Beispiel möchte machen, eben so einen Brustaufbau mit Eigenfett, ist das überhaupt möglich oder wo nimmt man das her? Wenn sie allzu schlank ist, ist es in der Regel nicht möglich, nein. Das macht keinen Sinn. Dann geht man lieber direkt auf ein Implantat. Oder sie muss zuerst zunehmen. Wäre das auch eine Möglichkeit? Erraten Sie das manchmal? Das haben wir auch schon gemacht. Wenn jemand absolut gegen ein Implantat ist, dann kann man das machen. Wir nennen das dann Auffüttern. Ja. Dann müssen die ein bisschen zunehmen, dann tun wir es absaugen. Rein. Dann müssen sie es meistens nochmal machen und dann haben sie dann am Schluss das, was sie haben wollen. Sehr lustig. Ein ganzes Programm. Und hat es schon mal gegeben nach einer Operation, wo eine Frau vielleicht dann doch etwas ein bisschen anders hat wollen und nochmal etwas muss verändern? Wie oft kommt das vor? Sie werden immer Leute haben, die entweder eine andere Vorstellung haben vom Resultat oder wo sie selber, also als Operateur, eine andere Vorstellung haben von dem, was die Person nicht wollen. Oder anders gesagt, sie werden immer mal Leute finden, die mit dem Resultat nicht zufrieden sind. Unser Ziel ist einfach, dass wir die zufriedenstellen und darum ist bei uns eine Korrektur in der Regel kostenfrei und wir machen das selbstverständlich, auch wenn wir selber jetzt nicht unbedingt der Ansicht sind, dass das korrekturwürdig wäre. Aber das Ziel muss sein, dass die Kundin befriedigt von hier weggeht. Er ist Schönheitschirurg aus Leidenschaft, sein Traumberuf, der Clarence P. Davis von Swiss Aesthetics. Im Gespräch mit unserer Kriege Brülisauer. Die Radio Zürichsee Morgenshow mit Hund Gartenmöbel zu Bremgarten. Traumhafte Ausstellung auf über 2500 Quadratmeter. www.hund.ch. Und jetzt aufgepasst, bevor man sich unter das Messer legt, hat nämlich ein englischer plastischer Chirurg herausgefunden, sollte man mal wissen, was einem auch kann unschön machen kann, einfach von Natur aus. Und er hat herausgefunden, dass eben Selbstzucht, Zynismus und Narzissmus dazu führen, dass Menschen hässlich werden. Ja, tatsächlich. Und eben wahre Schönheit kommt anscheinend aus dem tiefsten Inneren von Herzen. Und mir gelingt es irgendwie nicht so. Ja, der Giacinto, ja. Den höre ich ab und zu mal, aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Der sieht ein bisschen dümmlich aus, erstmal ganz grundsätzlich. Und ja, ich werde mir mal überlegen, ob wir dem nicht so ein Rundum-Paket verkaufen können. Gibt es auch einen kleinen Rabatt? Dankeschön, 10,80. I wish you smiled.